downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 30, Playoff-Special, präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Mehr Infos auf facebook.com/basketmagazin und basket.de. Willkommen auf dem Krankenbett, wieder einmal. Du hast gerade gesagt, wir sind verflucht, wir sind quasi die Houston Rockets des Podcasting. Du mit einem gefühlten Loch im Rücken, ich im Fuß, ja. Humpeln wir rum, Elend. Aber sind natürlich trotzdem frittenfett heiß, denn es ist die Zeit des Jahres. Wir müssen ja auch keinen Sport machen in den nächsten Tagen, wir müssen nur zugucken. Ja, aber das dann umso mehr und intensiver. Heute gibt's ich habe ihn jetzt mal den Playoff-Ausrasterei-Pod genannt. Richtig so. Wir werden, haben extra gewartet einen Tag, danke für eure Geduld. Hatten ursprünglich geplant, gestern Mittwoch den Pod zu machen, was natürlich vollkommener Unsinn gewesen wäre im Hinblick darauf, dass sich, glaube ich, alle bis auf zwei Serien erst dann heute Nacht entschieden haben. Ja. Und ja, deshalb analysieren wir für euch heute alle Serien, alle Matchups, X-Faktoren, Ausgangslage. Ich werfe ein bisschen Playoff-Magie mit rein, wo ich in die Glaskugel schaue und unsere Urteile natürlich. Sehr schön. Fangen wir direkt an im Westen. Welche Serie sollen wir zuerst behandeln? Ja, gehen wir 1-8 durch. 1-8 gehen wir runter, genau. Okay. Also die Golden State Warriors als erstplatzierte, absolut das favorisierteste Team. Im Westen würde ich jetzt schon sagen, obwohl es ja recht eng dort zugeht, gegen die New Orleans Pelicans. Vielleicht erstmal zwei Sätze von dir, dass die Pelicans sich tatsächlich durchgesetzt haben. Ich habe gestern bei Facebook auch geschrieben, dass ich nicht daran geglaubt habe. Ich hätte gedacht, die verlieren ihr letztes Saisonspiel gegen die Spurs. Chapeau. Krass, auf jeden Fall. Anthony Davis hat gestern Abend gezeigt, dass er der Chef des Teams ist und dass er die ja unbedingt in die Playoffs reinbringen wollte. San Antonio haben wir gerade schon drüber gesprochen vorher, hat es wirklich versucht. Also es war nicht so, dass San Antonio das Spiel, stand ja vorher noch nicht so ganz fest, wen lassen sie überhaupt spielen, ist ihnen das egal. Aber es ging ja tatsächlich noch um die Seedings, um die Plätze und San Antonio wollte das Spiel auf jeden Fall gewinnen, das hat man gesehen. Ist auch am Ende recht knapp noch geworden, aber Anthony Davis, vor allem mit zwei überragenden Defensive Plays, hat das Ding nach Hause gefahren und somit völlig zu Recht stehen die Pelicans in der ersten Runde. Ja, ich meine, auf die Spurs kommen wir natürlich noch gleich zu sprechen, aber es hat sich ohnehin extrem viel getan. Ich glaube, wir können allein vom gestrigen Spieltag den einen oder anderen Verlierer und Gewinner ausmachen. Aber um jetzt erstmal bei der Serie zu bleiben, die Pelicans natürlich ein großer Gewinner. Für Anthony Davis wird es die erste Playoff-Teilnahme seiner Karriere sein. Und generell haben sie natürlich einen Kader, der sich durchaus sehen lassen kann als Achtplatzierter mit einem, weiß ich nicht, Stretch-Vierer in Ryan Anderson, mit einem richtigen Center in Omar Asik, wo sie groß oder klein spielen können. Das wird sicherlich interessant. Vielleicht nochmal kurz zur Ausgangslage, auch wenn man sich das anguckt, ein Stat habe ich mir rausgesucht. Golden State natürlich eine historische Saison, gerade auch aufgrund des Point Differentials, das heißt mit wie viel Punkten Abstand sie die Spiele für sich entscheiden konnten. Großer Anteil auch, dass dann Stephen Curry nicht unbedingt so viel Crunch-Time spielen musste, die sind also alle fit. Andrew Bogut sicherlich sehr wichtig, dass er mal halbwegs fit in die Postseason kommt. Aber der Stat, den ich meinte, ist, dass Golden State das drittbeste Team ist, was die gegnerische Field Goal Percentage direkt unterm Korb betrifft, mit 49,3%. Da spricht natürlich vor allem Andrew Bogut und potenzieller Defensive Player of the Year Kandidat Draymond Green raus. Wie sehr, meinst du, kann das die Pelicans einschränken mit Tyreke Evans, der mit in der Liga die meisten Drives hat, oder auch Anthony Davis? Anthony Davis, genau. Also wenn sie diese Percentage halten können in der ersten Runde, dann nehmen sie New Orleans ihre größte Waffe in Anthony Davis. Und ich glaube, genau das sollte auch das Ziel sein. Was natürlich ganz schön ist, du hast es gerade schon gesagt, Ryan Anderson ist wieder zurück. Jrue Holiday ist auch wieder rechtzeitig fit geworden, hat gestern einen großen Dreier geschmissen, der schlussendlich dann auch zum Sieg gegen San Antonio geführt hat. Aber klar, Haupt- oder Primärziel der Golden State Warriors muss sein, so gut wie möglich Anthony Davis aus dem Spiel zu nehmen und dann eben im nächsten Schritt zu schauen, dass die Rollenspieler, sage ich jetzt mal, neben Davis wie Eric Gordon, wie Jrue Holiday, wie Tyreke Evans, dass die nicht zu irgendwelchen Career Games in der Lage sind, aber das sollte die Defense der Golden State Warriors meiner Meinung nach eigentlich ganz gut hinkriegen. Ja, ich meine, sie sind natürlich sehr flexibel, matchup-wise, die Golden State Warriors, und ein großer oder der größte vermeintliche Vorteil von ihnen die Saison war, dass sie eben aufgrund der vielen guten Verteidiger im Team alles switchen können. Wir haben das mal so genannt, dass sie klein spielen, also Smallball spielen, aber einen großen Groß-Klein, Smallball. Ja. Das heißt, dann hast du einen Sean Livingston, einen Iguodala, Draymond Green, solche Leute, die alle Pick and Roll switchen können, die auch mal große Jungs verteidigen, genauso gut, wie sie kleine verteidigen können. Und das wird auf einer taktischen und auch auf einer Coaching-Ebene natürlich eine sehr große Herausforderung sein, wie die Pelicans darauf reagieren, ob sie dann eher Omar Asik draußen lassen oder ob sie mit den Twin Towers agieren wollen, ihr System den Warriors aufzwingen. Ich glaube, wir haben da beide eine Tendenz, dass das auch im Hinblick auf den Coach oder das Coaching-Defizit der Pelicans nicht so gut gelingen wird. Aber zur Überleitung und vielleicht auch für euch so als Kompass, bei jeder Serie werden wir halt eine kleine Ausgangslage machen, dann eben das Matchup to Watch, ein X-Faktor und nachher halt das Urteil. Kommen wir also jetzt zum Matchup to Watch. Da suchen wir uns immer eine Position raus, die wir halt interessant finden. Und bei mir, ich habe es einfach mal genannt, Eric Gordon gegen Klay Thompson. Die Shooting Guard Position, da kommt es nämlich ein bisschen drauf an, ist auch witzig, dass Eric Gordon vor nicht allzu langer Zeit, vor 3 Jahren, noch als zweitbester Shooting Guard der Liga galt, hinter Dwayne Wade, als er bei den Clippers seine Rookie-Saison mit Blake Griffin gemacht hat. Das vergessen viele. Dann kamen mehrere solchen Jahre und jetzt wird es darauf ankommen, inwieweit er Klay Thompson beschäftigen kann defensiv, damit er eben nicht wieder Feuer spuckt, wie regelmäßig während der regulären Saison. Ja, das ist, wenn man so sagen kann, vielleicht das, was wir gerade über den New Orleans Pelicans gesagt haben, dass man ihre größte Waffe in Anthony Davis ausschalten würde, würde ich sagen, wenn man es hinkriegt, dass man das Shooting der Golden State Warriors in den Griff kriegt, dann ist man gut dabei, deren größte Waffe auszuschalten, was jetzt das offensive Spiel angeht. Und da hat natürlich Klay Thompson, der jetzt auch im letzten Spiel wieder relativ heiß gelaufen ist, ich glaube 26 Punkte in 16 Minuten oder irgendwie sowas. So viele freie Würfe darf man denen natürlich nicht geben wie in der Regular Season. Wir hatten letzte Woche in unserem Hate-Pod oder Hate-Ranking mal drüber gesprochen, dass es immer alles so sehr einfach und läppisch und lässig aussieht. Da werden die Pelicans gut dran tun, das ein bisschen zu unterbinden, beziehungsweise es den Jungs und Klay Thompson da schwerer zu machen. Mein Matchup ist im Grunde das, was wir gerade schon gesagt haben. Anthony Davis gegen den Frontcourt der Golden State Warriors. Draymond Green, glaube ich, kann, so gut er auch verteidigt, als vor allem Help-Defender jetzt in dieser Saison, kann Anthony Davis nicht verteidigen, alleine was die Größe angeht. Andrew Bogut kann es von der Größe her, ist aber im ersten Schritt dann wieder langsamer als Anthony Davis und würde sich von ihm auch manchmal ziemlich weit rausziehen lassen. Also das wäre für mich das Matchup, wo ich am gespanntesten drauf bin. Ja, da wird sicherlich hier und da die Help-Defense auch mal einen zweiten Verteidiger bringen müssen. Und dann kommt es auf die Schützen an von den Pelicans, wie sie das verwerten können. Du sagst es, Draymond Green, ich hätte sonst auch nochmal gefragt, wie er es ihnen wohl oder Anthony Davis wohl verteidigen kann. Ist sicherlich so einer von einer Handvoll Spielern nur, die Draymond Green auf der Power-Forward-Position nicht wirklich verteidigen kann, weil er einfach zu viel Power und zu viel Größe ist. Das wird sicherlich spannend. Seinerseits haben natürlich die Pelicans oder ihrerseits auch einige Leute, die Defense nicht unbedingt abgeneigt sind, in Quincy Pondexter, die Akquisition während der Saison von den Memphis Grizzlies. Ich glaube, er kann auf jeden Fall helfen, gerade als 3-and-D-Spieler. Insofern, es ist jetzt nicht ganz so deutlich, wie es auf den ersten Blick scheint. Kommen wir zum X-Faktor. Bei mir ist es tatsächlich Monty Williams, der Coach der Pelicans. Man könnte auch Jrue Holiday nehmen. Ich weiß nicht, ob das ein potenzieller X-Faktor für dich wäre, aber ich habe gesagt Monty Williams, weil ich befürchte, dass er extrem outgecoacht wird von Steve Kerr und seinen Assistenztrainern. Wir haben eben nochmal drüber gesprochen. Dies ist wirklich die Zeit, wo die taktische Finesse extrem wichtig wird. Nicht im ersten Spiel, vielleicht auch nicht im zweiten, wenn dann die Serie noch nicht so gut wie entschieden ist, aber spätestens danach kommt es wirklich darauf an, wenn man den Gegner gut kennt, was man sich einfallen lässt. Die Anpassungen von Spiel zu Spiel sind das, was den Unterschied daneben ausmacht. Das hat man schon so oft gesehen, wie wir später nochmal, was immer so ein Musterbeispiel ist, zu den Spurs kommen, wie Popovic es immer wieder schafft, was in einem Spiel nicht gut gelaufen ist, im nächsten Spiel zu adaptieren und das dem Team das relativ schnell aufzuzeigen. Da hat Monty Williams sicher Defizite, obwohl wir bei Steve Kerr noch über einen Rookie-Coach sprechen. Aber nicht jeder Rookie-Coach hat 67 Spiele in der Saison gewonnen. Ich glaube, keiner. Wahrscheinlich keiner, ja. Ja, mein X-Faktor ist, glaube ich, Tyreek Evans, weil er das Team so ein bisschen getragen hat, als Anthony Davis lange Zeit verletzt war oder immer mal wieder verletzt war. Also wird auch der Anspruch jetzt an ihn sein, die zweite Geige spielen zu müssen, auch was das Scoring angeht. Und du hast es gerade gesagt, die Schüsse unterm Korb sind bei den Golden State Warriors nicht leicht mit 49%. Und da er gerne zum Korb zieht, wird das eine ziemlich große Herausforderung für ihn, auch so ein bisschen das Spiel zu leiten. Zweiter X-Faktor, wenn man so will, ist, dass die Pelicans, wenn sie irgendeine Chance haben wollen, jedes Heimspiel gewinnen müssen, weil in Golden State mit einem Home-Record von 39-2 werden sie keine Schnitte haben, denke ich. Ja, entsprechend gucke ich jetzt, ich habe die Tarotkarten jetzt schon vor mir liegen, die Glaskugel ist raus, ich habe mir ein Damenbart wachsen lassen und ich sage jetzt, ich gucke in die Glaskugel, die Playoff-Magie, ich sage einfach mal eine Bold Prediction, Anthony Davis blockt am Ende eines Viertels nach dem Switch einen Dreier von Curry. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube. Unblockbar? Nee, das glaube ich nicht. Also das hat Anthony Davis ja auch oft genug schon gezeigt, dass er das macht. Dirk hat er auch geblockt, schon mehrfach. Ich glaube aber, dass er, so weit wird er gar nicht rauskommen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Du musst halt hatchen eigentlich, ne? Also du musst möglichst das Pick and Roll stören, weil das genau diese Szene ist, wenn du ein bisschen absinkst als Big Man, dann drückt er halt sofort ab. Und ich glaube schon, dass die halt sehr offen hochspielen werden. Also es spielt natürlich keine Rolle, ob er mal einen Schuss blockt. Wie gesagt, ist einfach mal reingeworfen. Mhm. Aber könnte vielleicht sein. Dein Urteil? Wäre witzig. Meinst du, wie die Serie ausgeht? Ich glaube 4-1. Ich traue den Pelicans schon zu, dass sie ein Spiel zu Hause gewinnen, weil Anthony Davis vielleicht einmal den Unterschied machen kann. Dafür ist er aber noch zu jung, das über eine ganze Serie zu machen. Ein 4-0, ein Sweep wäre kein Schock, aber ich wünsche mir ein 4-1, weil ich Sweep-Serien immer so total langweilig finde. Aber es wird relativ deutlich, keine Frage. Ja, sehe ich auch so. Ich habe es auch bei 4-1. Hab überlegt, ob Golden State nicht vielleicht dominant genug ist, die Serie zu sweepen. Habe mich dann auch fürs 4-1 entschieden, weil ich glaube, dass vom Kader das Team der Pelicans eigentlich recht tief aufgestellt ist und da was reißen könnte. Ja, es ist ja vielleicht auch so, dass du 2-3-0 führst und dann in einem Spiel mal einen Gang zurücknimmst im dritten oder vierten Viertel und dann sagst, okay, das Spiel schenken wir so ein bisschen ab in New Orleans und fahren dann am nächsten Tag nach Hause und machen es dann klar. Das kann ja auch mal passieren. Oder Steph Curry ist es ja gar nicht mehr gewohnt, vierte Viertel zu spielen. 20 Mal in dieser Saison hat er im vierten Viertel draußen gesessen. 25% aller Spiele. Ja. Das vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, wenn wir in ein, zwei Tagen werdet ihr von uns einen Season-Recap-Pod bekommen. Irgendwann am Wochenende, wo wir die Regular Season nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und das ist zum Beispiel für mich ein Grund, der mit in die MVP-Conversation mit reinläuft. Wenn du 25% der vierten Viertel in der Regular Season nicht gespielt hast, wie wichtig warst du dann wirklich für dein Team? Aber naja, dieses Mal wird er wohl in jedem vierten Viertel dabei sein. Fun Fact für die Pelican-Fans unter euch, es gibt Hoffnung. Weißt du, welches Team zuletzt, das ist so formuliert? Die Pelicans. Nein. tatsächlich Erster waren und rausgeflogen sind gegen den Achtplatzierten im Westen? Die Dallas Mavericks gegen die Golden State Warriors. Wie viele Siege hatten die Dallas Mavericks in der Saison als Erstplatzierter? Waren auch über 65. 67. Ja, 67. Genau dieselbe Anzahl wie Golden State. Das fändest du geil, ne? Payback is a bitch. Ja, na gut. Das war aber auch das einzige Mal, dass ich diese Serie jetzt erwähne. Das ist zu bold predicted, dass da irgendwas schief gehen könnte. Kommen wir zu einer viel wesentlicheren Serie. Houston als Zweitplatzierter gegen Dallas. Houston, Gewinner oder Verlierer des gestrigen Spieltags? Was meinst du? Die konnten alles zwischen Platz 6 und 2 war drin und sie sind Zweiter geworden. Erstmal Chapeau natürlich an das Team. Ja. Aber jeder hätte gerne Portland getroffen. Das denke ich schon. Aber ich glaube, dass Houston und Dallas beide gut mit dieser Serie leben können. Ich glaube, Houston ist selbstbewusst genug, nach der Saison zu sagen, naja, mit Dallas, das ist schon ein Matchup, das wird nicht einfach, aber das kriegen wir schon hin, wenn wir unseren Stiefel runterspielen. Und Dallas wird sich auch sagen, Leute, Mut oder, wie sagt man denn, Mut zur eigenen Courage? Nee, so sagt man das nicht. Hört sich super an. Irgendwie sowas. Seid selbstbewusst genug, um an euch zu glauben, so ungefähr. Und in Houston sind ein paar Leute verletzt, da haben wir oft drüber gesprochen. Das könnte die Chance sein für Dallas, sich da zu beweisen. Also ich glaube, beide Teams kommen relativ gut damit klar. Deswegen würde ich Houston weder als Verlierer noch Gewinner des gestrigen Tags sehen. Ein Verlierer vom gestrigen Tag, da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Ich habe hier jede Menge Sachen mir aufgeschrieben, die absolut Sinn machen und versucht, objektiv zu sein. Das werfe ich aber alles über den Haufen jetzt. Ich wollte gerade sagen. Und schreibe einfach mal einen imaginären Brief an den GM, Daryl Morey, der Houston Rockets. Lieber Daryl Morey, ich freue mich, dich mal adressieren zu können, persönlich in einem Brief. Ich bin großer Fan von dir und deinem statistischen Approach. Allerdings hoffe ich dir jetzt die Augen zu öffnen mit diesem Brief, weil du bist ja jetzt in der Postseason und da ändern sich einige Dinge. Und leider hast du nur charakterlose Spieler in deinen Reihen, hast das meistgehateste Team der ganzen Liga mit Dwight Howard und der einzige Bull oder die einzige Bulldogge in deinem Team hat sich natürlich leider verletzt vor den Playoffs. Und der Coach ist ehrlich gesagt auch nicht der Beste, wenn ich mir das Team angucke, gegen das er spielt. Also hoffe ich, dass du auf der nächstjährigen Sloan Conference nochmal tief in die Trickkiste greifst und dir ein bisschen was bei Mark Cuban abguckst, wie man ein Team zusammenstellt, das die erste Runde übersteht. Dein Phil. Ja, schade, dass er darauf nicht direkt antworten wird. Aber gut, dann würde ich mal, fange ich vielleicht mal an, so ein bisschen objektiv an die Sache ranzugehen, bevor du dann rechtmäßig für deine Dallas Mavericks sprechen wirst. Also, ich glaube, jetzt wird sich bei Dallas nach all den Wochen endlich zeigen, ob der Rondo-Trade funktioniert hat oder nicht. Das ist genau die Serie, in der man das ausprobieren kann, weil Rondo oft genug, sei es durch Switches oder direkte Matchups, gegen James Harden verteidigen wird. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob ich da so richtig dran glauben soll, aber was man Rondo ja, und das haben wir auch bei der Trade-Deadline, als es danach nicht so lief und die Querelen mit Carlisle angefangen haben, immer nachgesagt hat und auch nachsagen muss, er hat Championship-Pedigree und vor allem Playoff-Erfahrung und er ist kein Regular-Season-Spieler und dafür wurde er auch nicht geholt. Also glaube ich, das wird so, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, mein interessantestes Matchup, wie verteidigt Rondo gegen James Harden und auch, wird Rondo vielleicht jetzt, wo die Playoffs anstehen und wo es zählt, auch mal von der Freiwurflinie besser werfen als 30% oder öfter zum Korb ziehen, was wiederum heißen würde, dass du James Harden nicht die ganze Zeit in der Defense verstecken kannst. Houston hat natürlich einige Verletzungen zu beklagen. Nicht nur der Point Guard ist nicht mit von der Partie, sondern eben auch der Starting Power Forward, Donatas Montiunas. Da stellt sich aber die Frage, weil sie da auch ein recht tiefes Team ist, sind mit Terrence Jones und Josh Smith, ob die nicht eventuell Dirk offensiv ziemlich wehtun können. Wir wissen, Dirk ist mit seinen Jahren nicht mehr der beste Verteidiger. Die beiden Jungs sind recht schnell auf den Beinen, Dirk überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Matchup, was du als Houston-Coach, Fan, Spieler auf jeden Fall versuchen musst, offensiv zu nutzen. Sehr physisch halt mit Smooth und so. Genau. Und das ist insofern auch interessant, weil Dallas seinerseits ein ähnliches Matchup hat. Das ist nämlich, wer verteidigt Monta Ellis? Der kann im Prinzip machen, was er möchte. Du hast sicherlich Corey Brewer mit seinen langen Armen, der dafür prädestiniert ist, aber der auch jetzt nicht unbedingt 30 Minuten spielen wird auf dem Parkett. Da gibt's schon so ein bisschen Yin und Yang jeweils in den Teams. Ja, da wird ein Ariza dann auch hin müssen, ne? Ja, und da kommen wir auch zu einem wichtigen Spieler, Chandler Parsons nämlich. Da gab es ja eine Vorgeschichte für euch nochmal. Der GM der Dallas Mavericks, Mark Cuban, hat ihn in einem Club quasi vor der Nase von Daryl Morey wegunterzeichnet. Daraufhin hat dann James Harden auch gesagt, ja, ist im Prinzip nicht so schlimm, wir können ihn ja einen Rollenspieler mit einem Rollenspieler ersetzen. Und ich glaube, dass Chandler Parsons ein sehr, vielleicht nicht ehrgeizig ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr selbstbewusst, also sich selbst über sich selbst bewusst und seine Wirkung ist. Insofern glaube ich, dass er da in seiner Ehre sich gepackt fühlt und angreifen wird, diese Serie. Total wichtig auch, weil wir haben das im letzten Jahr gesehen, das hätte beinahe gut gehen können, ist es dann aber nicht, wenn zu viel offensive Last auf Monta Ellis gelegt wird oder zu viel auf seine Schultern. Wir wissen jetzt nicht unbedingt, deswegen könnte man genauso gut sagen, Dirk ist ein X-Faktor in der Serie, ob Dirk regelmäßig 25, 26 Punkte machen wird gegen Houston, gerade wie du gesagt hast, wenn er von Jay Smooth, Jones oder auch mal Dwight Howard verteidigt wird, aber Dallas würde es natürlich unheimlich weiterhelfen, wenn Chandler Parsons seine 2-3-3er im Spiel oder seine 2-3 Drives und seine 15 Punkte macht, um so ein bisschen für offensive Entlastung zu sorgen, was Monta Ellis und was Dirk angeht. Und ja, wie die Amerikaner so sagen, so ein Chip auf seiner Schulter, da er ja aus Houston kommt, wird er mit Sicherheit haben. Ja, mein X-Faktor war dann eben auch Chandler Parsons. Vielleicht möchtest du gleich noch ein, zwei Sachen zu deinem sagen oder hast du den jetzt im Prinzip schon genannt? X-Faktor, ja. Ja, viele. Also ich bin wirklich gespannt auf diese Serie. Zum einen wird sich das mit Rondo auszahlen, was ich gerade gesagt habe. Zum anderen kann Dwight Howard irgendeinen offensiven Schaden anrichten bei Dallas. Das sehe ich im Moment nicht. Oder andersrum kann er das dann, wenn er offensiv nicht so viel Schaden anrichtet, defensiv so kompensieren, dass er trotzdem zu einem wichtigen Spieler der Serie wird. Und dann eben, was wir besprochen haben, dieses Matchup, Jay Smooth zum Beispiel gegen Dirk Nowitzki. Also da sind einige interessante Dinger und nebenbei hat Houston ja auch noch den potenziellen MVP auf dem Platz rumlaufen. Das stimmt. Mein Matchup to watch, Tyson Chandler gegen Dwight Howard. Ich glaube, Tyson ist jemand, einer auch der wenigen, die Dwight Howard wirklich effektiv decken können, auch ohne viele Fouls begehen zu müssen. Insofern, ich als Dallas-Fan habe da natürlich eine sehr große Hoffnung, weil wir keinen Menschen gefühlt über 2,5 Meter haben im Kader, der auch nur annähernd defensiv aktiv sein könnte hinter Tyson Chandler. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass er wenig foult. Andererseits, wenn Dwight eine gute Serie hat, und da bin ich realistisch, offensiv, letztes Jahr, müssen wir uns nur vor Augen führen, hat der Portland fast alleine geschlagen, dann wird es extrem eng für Dallas. Würdest du sagen, dass der Basketball in Houston spielt, dieses James Harden ISO Drive zum Korb, Kickout in die Ecke zu Ariza, Corey Brewer oder wem auch immer, Jason Terry, genau, würdest du sagen, dass das einfach ist für... Oder nicht unbedingt einfach, aber dass Carlisle da eine gute Antwort drauf finden wird? Oder ist das genau der richtige neue Basketball, den man auch, weil in der Regular Season hat er jetzt zum Erfolg geführt, nur der hat sich in den Playoffs noch überhaupt nicht beweisen können, dieser Basketball. Ja, wie du schon sagst, es ist ein Mix. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, dafür zu gameplanen, weil du hast ja eigentlich keinen konventionellen Halbfeld-Basketball. Du hast jetzt keine Sets, die sie groß laufen. Das ist Top of the Key, ISO, entweder ein Stepback-Dreier oder halt Penetration und Kickout. Da baust du dann eher auf die Intelligenz deiner Spieler, wie viel du hilfst, wie du das Pick and Roll verteidigst, ob du hedgest oder halt failst. Insofern glaube ich schon, dass er sich da ein bisschen was einfallen lässt, aber die Kreativität wird eher offensiv gefragt sein. Ja, glaube ich auch. Ich kann mir vorstellen, dass James Harden im ersten Spiel, im ersten Viertel 3-4 Mal auf Tyson Chandler draufrennen wird unterm Korb, um so viele Fouls wie möglich zu ziehen. Das wäre auf jeden Fall für Houston ein approbates Mittel gegen Dallas, ihnen Foul-Trouble zu bringen. Meine Playoff-Magie, ich bin jetzt wieder verwandelt, habe mir schnell das Kopftuch angezogen. Ich sage, Trommelwirbel eigentlich, jetzt irgendwo muss der her. Die Rockets scheiden im zweiten Jahr hintereinander durch einen Game-Winner aus. Und den wirft Monta Ellis. Ach so. Letztes Hoppla. Jahr Damian Lillard. Ja, gut, an den können wir uns alle noch erinnern. Ja, die Serie wird knapp. Meine Prediction sind 7 Spiele. In die eine oder andere Richtung. Ich kann mich nicht festlegen, würde da, und das tut mir sehr leid, ich bin für Dallas, das weißt du, mein Team ist draußen, ich supporte dein Team mit allem, was ich habe. Aber ich tendiere, ich sehe beide gleich stark und dann gebe ich der Homecourt Advantage und dem MVP so ein dem besten Spieler des, bisschen, genau, dem des besseren Serie. Spieler oder dem Team mit dem besten Spieler ein bisschen den, ja, den einen Schritt voraus. Deswegen sage ich in 7 Spielen für Houston. Aber wenn dann jemand einen Game Winner wirft, dann wäre es bei mir eher James Harden, muss ich sagen. Kann auch gut sein. Will ich aber nicht. 2-4. Ja, feiern würde ich bei Monte, so ist es nicht. Die Serie geht 4-2 für Dallas aus, sage ich. Ich sage noch nicht mal 4-3, das ist jetzt der Irrational Confidence Guy, der in mir durchkommt. Sehr aber gut, so muss das sein. Genau. Kommen wir zur, übrigens auch noch als Nachtrag, die in der regulären Saison sah das ganz anders aus. Da hat Houston die Serie 3-1 für sich entscheiden können. Allerdings natürlich mit dem Kettenhund auf Point Guard. Ja. Die nächste Serie... Mit Abstand der Verlierer, der größte Verlierer des gestrigen Spieltags, die Los Angeles Clippers, haben Homecourt, Riesensaison gespielt mit diesem Loch, was sich Kader nennt, neben 5 extrem guten Spielern oder 6, wenn du Jamal Crawford mitnimmst. Spielen nämlich gegen den amtierenden Champion, der von 2 auf 6 gefallen ist, gegen die San Antonio Spurs. das ist wahrscheinlich die allerengste Serie in der ersten Runde, die wir sehen werden können als Fans. Ich habe auch einfach nur unter Ausgangslage stehen, Clippers Worst Nightmare. Du gewinnst 56 Spiele in der Saison, legst einen richtig, richtig guten Run im letzten Drittel der Saison, sage ich mal, hin, wo es ja am Anfang nicht so funktioniert hat bei den Clippers. Und als Belohnung triffst du in der ersten Runde auf den Champion und das Team, was egal ob Westen oder Osten, was auch am heißesten ist. Niemand, genau, was am heißesten ist und niemand auf der ganzen Welt in der ersten Runde spielen möchte. Na, herzlichen Glückwunsch. Alba Berlin vielleicht, die haben gewonnen gegen die Spurs, undefeated. Ja, und Alba Berlin würde ich auch fast bessere Chancen ausrechnen als den Clippers. Nein, natürlich nicht, liebe Clipper-Fans. Das wird eine fantastische Serie, glaube ich, ehrlich gesagt. Es wird auch eine enge Serie, aber ja, ich roll das Feld mal von hinten auf, ich sehe die San Antonio Spurs vorne. Witzig, dass jetzt auch, ich dachte mir gerade, ja gut, da wird Homecourt super wichtig, dann fiel mir aber postwendend ein, dass dieses Heimspiel von denen, was letztens ein Auswärtsspiel war, wo Blake Griffin gesagt hat, Jungs, was ist mit unseren Fans hier los, wir haben gar keinen Support, wir haben gar keine Homecourt Advantage. Ja. Schlecht, dass das jetzt gerade passiert, aber genug der Häme, ein Team mit Blake Griffin, Chris Paul eigentlich auch ganz komischerweise, meiner Ansicht nach, mit Abstand der beste Spieler des Teams diese Saison, absoluter MVP, Top-5-Kandidat, darfst du nie unterschätzen. Nein, darf man auch nicht. Und wie gesagt, es wird auch eng, auch wenn ich San Antonio am Ende leicht vorne sehe. Die Clippers haben zumindest mit Blake Griffin und mit Chris Paul zwei Spieler, die auch eine Serie gegen San Antonio entscheiden können. Sowohl in der Offense als auch zum Beispiel Chris Paul in der Defense, weil Chris Paul durchaus in der Lage ist, zum Beispiel einen Tony Parker nicht völlig rauszunehmen, aber Tony Parkers Spiel, was ja doch recht unbeständig war in dieser Saison, weit, weit einzuschränken. Mhm. Dazu kommen dann aber natürlich solche Sachen wie, dass San Antonio auf der 3 Kawhi Leonard hat und die LA Clippers auf der 3 einen Kasten Wasser ohne Sprudel, wenn du so willst. Mit viel Tattoos. Mit viel Tattoos. Einen tätowierten Kasten Sprudel. Im Grunde ist jedes Matchup und jede Position ist total interessant. Tim Duncan gegen Blake Griffin, andersrum DeAndre Jordan gegen wen wird er spielen? Thiago Splitter wahrscheinlich oder auch mal Tim Duncan, wenn Boris Diaw gegen Griffin spielt. Alles super interessant, aber wie gesagt, da die Clippers, und das würde ich jetzt so als größten Anker festmachen, den Clippers fehlt eine Position komplett. Und das ist ausgerechnet der beste Spieler des San Antonio Spurs. Ja, mein X-Faktor ist dann nämlich auch Kawhi Leonard. Aber ich sag, es ist offensiv der X-Faktor, eben weil er dort die Möglichkeit hat, verschiedenen Spielen den Stempel aufzudrücken in der Serie. Er ist momentan kein Spieler, auch in dem Spielsystem, wo er das jedes Spiel machen muss. Es ist ein Plus, wenn Kawhi, 25 oder mehr 20 Punkte macht in einem Spiel. Die Spurs können sehr wohl auch ohne diesen Ausgang Spiele gewinnen, auch in den Playoffs. Aber hier hat er die Chance, das auch wirklich zu machen, weil Matt Barnes ist, witzigerweise, ich habe sogar nachgeguckt, würde ich nicht denken, Matt Barnes ist unter den Top 15 ältesten Spieler der Liga. Der ist 35. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte auch, 31, der ist 32, ja, genau. So die Kante. Natürlich ist er noch so ein überdurchschnittlicher defensiver Spieler, aber ist jetzt kein Star, wie du schon gesagt hast. Und das ist definitiv die Lücke, in die sicherlich auch Pop angreifen wird. Und dünn und klein. Guck dir Kawhi Leonard mal an, wenn er sich vor dir aufbaut, was das für ein Muskelpaket ist, was er für Hände und Arme hat. Da im wahrsten Sinne des Wortes wird Matt Barnes alle Hände voll zu tun haben. Matchup to watch ist bei mir allerdings Blake Griffin gegen wen auch immer sein Deckungsspieler sein wird. Wir haben eben mal locker drüber geschnackt. Die Spurs haben viel mit Thiago Splitter und Tim Duncan auf der 4 gespielt. Jedenfalls haben sie so die Spiele begonnen. Klar, sie haben noch Aaron Baines und Boris Diaw namentlich. Aber ich glaube auch nicht, dass Thiago Splitter so viel Spielzeit in dieser Serie sehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen, wenn Tim Duncan Luft schnappen wird, dann DeAndre Jordan verteidigt. Aber gegen Blake Griffin sind diese beiden älteren Herren oder eher unbeweglicheren Herren absolut überfordert mit seiner Schnelligkeit und vor allem seinem Spin-Move. Da denke ich, dass wieder der Finals-MVP unserer Herzen wieder sein Bordeaux-Glas absetzen muss und zum Spalding greift. Insofern bin ich echt gespannt, wie sie eine Antwort auf Blake Griffin haben werden. Das sehe ich genauso wie du. Und zwar noch aus dem Grund ist das, glaube ich, auch sogar ein Vorteil für San Antonio, weil Tim Duncan in der Defense ein bisschen resten kann, weil er im Grunde sich nur so groß machen muss wie möglich gegen DeAndre Jordan, den er ja nicht unbedingt hart verteidigen muss, weil DeAndre Jordan sich nicht seinen eigenen Schuss kreieren wird. Also wird Tim Duncans Aufgabe sein, ausboxen beim Rebound und Alley-Oops von Chris Paul auf DeAndre Jordan oder Putbacks zu verhindern. Aber dieses richtige physische Aufposten, das wird dann eher der dicke Bauch von Boris Diaw aushalten müssen. Und das hat er ja schon ein oder andere Mal gezeigt, dass er das auch ganz gut kann. Eigentlich muss ich das nochmal erzählen. Es gab im Internet so eine witzige Story über Boris Diaw in seinen jungen Jahren bei den Phoenix Suns. 7 Seconds or Less Suns, da war er auch mit von der Partie, da war er noch in seinem Prime mit den Matrix und Stoudemire und Nash und allen. Und Boris Diaw im schnellsten Team der Liga. Aber warte mal, dann haben die dieses Ding gehabt für den, wo man misst, wie viel der Vertical Leap ist. Das kennt ihr vielleicht, das sieht aus wie so ein Straßenschild und dann musst du mit den Händen halt diese Dinge abklappen und dann kannst du das messen. Und dann schlendert er mit einem Kaffee, mit einem Cappuccino in die Halle und sagt, Jungs, was ist denn hier los? Und die so, ja, wir sind in der Preseason, wir messen hier gerade euren Vertical Leap. Und er so, ja gut, was ist denn das höchste Wert denn am höchsten? Ja, Stoudemire ist bis nach ganz oben gekommen. Total krass, hat bisher noch niemand geschafft. Der stellt seinen Cappuccino hin, ist in Flipflops, wirft die Flipflops zur Seite, springt hoch und in Anführungsstrichen, also es stand wirklich da, ist ganz oben dran, nimmt den Kaffee wieder und geht aus der Halle. Geilster Typ. Geilster krass, Typ. Krass, oder? Das ist die, also neben dem Foto mit dem Rotweinglas in der Offseason ist das die geilste Geschichte. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, es wird knapp. Was ist deine Prediction? 4-3 für die Spurs. Ich sag 4-2. Ich glaube, die Spurs werden ein Spiel in L.A. klauen und es dann zu Hause relativ schnell klar machen können. Aber ich glaube, dass alle Spiele verdammt eng sein werden. Also da wird es keinen Blowout à la NBA Final 2014 geben für die Spurs. Viel wichtiger als das Ergebnis ist natürlich meine Playoff-Magie. Oh ja. Die, ich gucke, mir sagt, dass Chris Paul, es wird Chippy, sich mindestens zweimal mit Patty Mills dem Hothead aus Australien anlegen wird. Da gehe ich mit. Geile Wette. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch, dass es unheimlich viele Unterhaltungen neben dem Platz geben wird oder beziehungsweise neben dem ballführenden Spieler geben wird, gerade von Chris Paul. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass Chris Paul sich in, was haben wir gesagt, 6 Spielen, also sich 2 bis 3 technische einfängt. Mindestens. Ja. Over-Under von Technicals liegt locker bei 2,5. Ja, ja, glaube ich auch. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es im ersten Spiel schon direkt richtig knallt. Ist aber auch geil, ganz ehrlich. Klar regt man sich hier und da auf, aber Chris Paul ist einfach mit der kompetitivste Spieler, den die Liga hat. Und der tut alles, um zu gewinnen. Und das muss man ihm hoch anrechnen. Ja, und nebenbei hast du direkt Mac Barnes, der eine Zündschnur von 1 Millimeter hat. Der springt dann auch direkt mit rein. Das wird cool. Wird eine gute Serie. Belohnt worden für eine gute Regular Season sind die Clippers wahrlich nicht. Regular Season entsprechend ist das Duell 2-2 ausgegangen. Also das verspricht auch einiges. Kommen wir zur letzten Serie im Westen. Portland als Viertplatzierter, aka Division Winner, aka unnötig. aka abschaffen diese Regel. Also versteht uns nicht falsch. Portland hat eine großartige Saison gespielt, aber es gibt halt diese Regelung, dass sobald du deine Division gewinnst, eine von vier Divisions in jeder Conference, dann kannst du nicht schlechter in den Standings sein als Platz 4. Kannst allerdings Homecourt Advantage abgeben. Insofern hat Memphis als Fünftplatzierter Heimrecht und Portland ist Vierter. Und das ist halt meiner Meinung nach Blödsinn, denn sowohl Memphis als auch San Antonio sind vom Record her besser als Portland und die können immer nichts dafür, dass die in der Division spielen mit Houston, Memphis, San Antonio und Dallas und auch New Orleans. Die komplette Division ist in den Playoffs. Das ist echt abartig. Insofern hat Portland da echt ein Glückslos gezogen und ich wäre dafür, diese Regel abzuschaffen. Memphis, der größte Gewinner des Abends, des gestrigen Spieltags, hat nämlich jetzt das in Anführungsstrichen Glückslos Portland gezogen, die sehr viele Verletzungen haben. Nicht nur der Starspieler LaMarcus Aldridge, Wesley Matthews, alle möglichen Leute sind verletzt. Aaron Aflalo am Trizeps. Batum ist raus gewesen, letztes Spiel. Also die laufen wirklich auf Krücken. Dementsprechend sieht auch der Ausblick recht düster aus, bei mir jedenfalls. Memphis leckt noch ein bisschen die Wunden, haben ziemlich nachgelassen im letzten Viertel der Saison. Und denen ist es sicherlich gelegen, jetzt einen angeschlagenen Gegner zu spielen mit Heimrecht, wo sie sich neu aufstellen können und ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Ja, ich rechne Portland da keine großen Chancen aus. Ich glaube, LaMarcus Aldridge, der nämlich eigentlich auch in die Verletztenliste gehört und das nur nicht tut, weil er sich eben noch nicht hat an seiner Hand operieren lassen, wird mehr als genug oder ich glaube sogar sogar ein Mann seiner Klasse überfordert damit sein, alleine Sibo und Marc Gasol schultern zu müssen. Klar, Robin Lopez kann beim Rebounden, beim Ausboxen in der Defense ein bisschen helfen, aber im Grunde kannst du immer einen von den beiden in der Defense resten und der andere kann dann gegen Aldridge verteidigen. Das alleine, glaube ich, ist ein Matchup, was Portland am Ende das Genick brechen wird. Und du hast es gerade gesagt, so viele Rollenspieler oder auch X-Faktoren wie Wesley Matthews zum Beispiel, einer hätte werden können, fallen da aus. Mike Conley und Tony Allen sind beide in der Lage, Damian Lillard in die Schranken zu weisen. Andersrum ist Damian Lillard überhaupt nicht in der Lage, einen von den beiden in die Schranken zu weisen, gerade Mike Conley nicht. Der macht die Schranke auf. Genau, der macht die Schranke auf. Dann Memphis hat seinen X-Faktor zum Beispiel mit Jeff Green. Ich habe es gerade gesagt, Portland hat seinen verloren. Ich glaube nicht, dass da viel bei rumspringen wird. Ja, gerade Memphis hat keine großartigen Verletzungen zu beklagen. Mike Conley ist ein bisschen angeschlagen. Wurde jetzt aber gut gerestet dafür, ne? Ja, er ist übrigens auch mein X-Faktor, Mike Conley. Ich glaube, dass er, wie du schon gesagt hast, Damian Lillard das Leben absolut schwer machen kann. Jo. Gerade die beiden, dann kannst du im Zweifel einen angeschlagenen Aaron Aflalo oder einen CJ McCollum eher mal frei stehen lassen und der wird gedoppelt werden, der wird gehatcht werden, der wird gejagt werden. Das wird keine angenehme Serie für Damian Lillard, sowohl offensiv als defensiv. Matchup to watch ist Sibo gegen LaMarcus Aldridge. Ich glaube, dass Sibo defensiv nicht wirklich viel machen kann, aber dadurch, dass Aldridge im Prinzip der neue Dirk ist, als potenziell bester Midrange-Jumpshooter der gesamten Liga, kann ohnehin nicht wirklich viel gegen ihn gemacht werden. Dann vielleicht auch vorweggenommen, meine Playoff-Magie. Ich sag, Aldridge stemmt sich wirklich gegen diese Übermacht und scored zweimal 40+. Ja. Das wäre krass natürlich. Wäre krass, hat er letztes Jahr auch schon gezeigt gegen Houston. Dieses fantastische Matchup hatten wir gerade schon mal bei Dwight Howard angeteasert. Ja, ich gebe ihm ein Spiel mit 40+. Und ich gebe Portland auch insgesamt nur ein Spiel wieder in dieser Serie. Und zwar nur deshalb, weil sie im Rose Garden aufgrund der tragenden Stimmung, denn sie haben ja Homecourt Advantage durch ihren... Sie sind Vierter, aber stimmt, Memphis richtig, hat auch nein, du hast recht, natürlich. Aber trotzdem, Rose Garden ist natürlich eine absolute Hausnummer. Sie werden ein Spiel, werden sie da mitnehmen können, durch LaMarcus Aldridge, durch Lillard, durch die Stimmung. Sonst sehe ich das nicht. Kevin Durant hat gestern gesagt, als er so nach, es geht ja im Moment diese Diskussion durch die Liga, da kommen wir dann in den Pod am Wochenende zu. Was die Season Awards betrifft, sollen die Spieler das bestimmen oder sollen die Journalisten das bestimmen? Und Kevin Durant hätte zum Beispiel gesagt, dass Tony Allen für ihn 2-3 Jahre lang und jetzt immer noch eigentlich ein absoluter Lock für Defensive Player of the Year sind. Denn nur ein Spieler, der mal gegen Tony Allen gespielt hat, kann beurteilen, wie unangenehm, wie hart und wie verdammt schwierig es ist, überhaupt gegen Tony Allen zu scoren. Und das sagt jemand wie Durant, der eigentlich 3 Köpfe größer ist und normalerweise besser gegen ihn scoren könnte. Insofern... haben wir gerade schon gesagt, viel Spaß Damian Lillard sowohl vorne wie hinten und viel Spaß LaMarcus Aldridge mit Sibo und Marc Gasol. Bitte haut LaMarcus Aldridge nicht ganz kaputt. Auf die Hand, lasst ihm die Hand ganz. Ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass vielleicht irgendwas in der Free Agency gehen könnte. So. Schlag die nicht ganz zu Brei. So kommen die Knicks auch jetzt mal im Playoff. Genau, er soll schon frustriert aus der Serie rausgehen in Portland, aber bitte gesund. Ja, jetzt wo wir den Westen auch abgerundet haben, ich sag auch 1-4 geht die Serie aus für Memphis. Einfach mal aus der Hüfte geschossen, wir haben den Rose Garden erwähnt, die Top 3 Playoff Arenas, Spielstätten, dieses Jahr? Entweder Westen oder Osten, ist im Prinzip egal, sollen wir beides machen oder nur generell, wo die Stimmung am besten ist, am köchelsten? San Antonio, Golden State und Portland. Nehmen wir jetzt nur Westen oder auch Osten? San Antonio, Golden State und Portland. Ach krass, dann lässt du Boston raus, ja, weil ich glaube Boston schon. Wird abartig. Ich glaube, Boston wird und geil. Und Toronto wird auch krass. Aber das Team ja, ist aber Scheiß. Genau. Bei beiden werden wir gleich zu kommen. Glaube ich, wird es relativ schnell vorbei sein. Oder vielleicht nicht relativ schnell vorbei sein, aber da gucken wir gleich nochmal. Ich glaube, San Antonio, Boston. Okay, Boston habe ich vielleicht vergessen, weil Boston so ausgezehrt sein wird und so lange schon diese History, die sie halt haben, die da nicht mehr. LeBron. Ja, die hassen LeBron. Ja, doch, Boston muss dazu. Dann nehme ich San Antonio raus, weil sie wahrscheinlich schon zu verwöhnt sind. Lasse aber Portland, auch wenn es da schnell vorbei sein wird, aber auch Golden State vor allem drin, weil in Golden State wird es verdammt laut, wenn da einer heiß läuft. Definitiv, agreed. Und damit kommen wir auch zum Osten. Sind schon 40 Minuten runter von der Uhr. Erstplatziert natürlich die Atlanta Hawks, 60 Siege im Jahr. Und mit einem Sieg gegen die Orlando Magic haben sich die Brooklyn Nets nochmal gerade so in die Playoffs gesneakt. Auch vielleicht können wir kurz über die beiden Teams nochmal sprechen. Unterschiedliche Wahrnehmungen von den beiden. Wir sagen natürlich jetzt, Brooklyn hat sich da reingeekelt. Muss man aber auch sagen, sie haben so die letzten 15 Partien nochmal richtig dran gezogen, sodass sie überhaupt erst in der Lage waren. Insofern würde ich sagen, jetzt auch verdient, wenn gleich Indiana richtig gepusht hat am Ende. Die verloren haben gegen Memphis und deshalb raus sind. Und Atlanta witzigerweise underrated, obwohl sie Erster sind. Wir haben uns eben im Auto selber gewundert über uns, dass wir gesagt haben, so, ja gut, Atlanta, zweite Runde, die haben 60 will ja jeder Spiele spielen. Gewonnen. Eben, ne, muss man sich immer vor Auge führen, dass nominell zumindest Atlanta der Favorit im Osten sein sollte. Ja, also Eastern Conference hin oder her, aber die haben mehr Spiele gewonnen als Houston, die Clippers, Portland, Memphis und San Antonio und Dallas und die haben wir gerade, als total schwierige Serien und hochkarätige Gegner ausgemacht. Und bei Atlanta sagt man immer so ein bisschen, naja, nette Saison, aber jetzt ist auch irgendwann Schluss und das wird nichts. Doch, zumindest in der ersten Runde wird das was. Ich glaube, Brooklyn ist ein gutes Matchup für Atlanta, weil sie zum einen relativ behäbig sind, was die Defense angeht. Und dieses schnelle Ballmovement von Atlanta spielt da, glaube ich, Atlanta ein bisschen in die Karten. Aber dennoch, du hast es gerade gesagt, klar sagen wir jetzt irgendwie, naja, ist nicht unbedingt der attraktivste Gegner oder vielleicht auch insgesamt nicht die attraktivste Serie, wenn Brooklyn da spielt, aber die haben es natürlich schon verdient. Ich meine, der Run war in Ordnung. Brook Lopez hat einen verdammt guten Run seit dem All-Star-Break hingelegt und im Grunde gezeigt, wozu er fähig ist, wenn er fit ist. Wo ich direkt den Übergang zu meinem Matchup machen würde, das wäre nämlich Al Horford gegen Brook Lopez, die sich, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich sind, die beiden Spieler. Jedenfalls, was die Fähigkeit angeht, auch mal einen Schuss aus der Mitteldistanz zu treffen oder mal einen Hook zu treffen oder Bewegungen unterm Korb. Ich würde Al Horford insgesamt sowieso den Hawks, aber da Al Horford so ein bisschen auch den Vorsprung geben, weil Al Horford für mich der bessere Defensivspieler ist. Ja, interessantes Matchup. Ich hatte mich auch da auch überlegt, dieses Matchup zu wählen. Habe mich dann aber letztendlich für das Matchup auf Power Forward entschieden, wo die Neuakquisition der Nets, Thaddeus Young von den Brooklyn Nets, so ein bisschen ein Tweener, aber ein Spieler, der sehr schnell auf den Beinen ist, wirklich gut rebounden kann, auf verschiedene Art und Weise scored, direkt unterm Korb, spielt gegen den angeschlagenen Paul Millsap, der gestern zwar im letzten Saisonspiel, ich sehe es gerade, 27 Minuten gespielt hat, 2 von 9 aus dem Feld, sicherlich noch ziemlich rusty, hat 11 Tage ausgesessen mit seiner Schulterverletzung. Vorsichtig wahrscheinlich auch. Genau, und ich glaube, wenn Brooklyn, sage ich mal, jemanden targeten sollte, jemand ins Ziel, ins Fadenkreuz nimmt, offensiv, ja, dann muss das dieses Matchup sein, dass Thad Young möglichst unter den Korb gegen auch einen recht kleinen Paul Millsap was reißen könnte. Ja, total. Erste Playoff-Serie für Dennis Schröder. Geil. Letztes Jahr auch, aber da hat er kaum gespielt. Stimmt. Ja gut, aber erste Serie, ja, genau, klar. Stimmt. Wo er letztes wirklich in der Rotation gespielt, war. Ich glaube, letztes Minuten. Jahr hat er, glaube ich, 3 Minuten gespielt insgesamt, genau, oder so. Ja. Definitiv ist so aber auch mein X-Faktor und da habe ich nicht die deutsche Brille auf, weil er sich echt gemacht hat. Ich komme da nachher nochmal drauf, kleiner Teaser, wenn ich sage, was mir Spaß gemacht hat diese Woche. Dennis Schröder hat sich wirklich gemacht, gerade was sein Scoring betrifft. Sein Pull-Up-Jumper ist sehr viel mit sehr viel mehr Vertrauen verpasst. Und ich glaube, dass er da offensiv bei der zweiten Garde ein bisschen was reißen kann. Muss ich allerdings ein bisschen zurücknehmen, was die Schussanzahl betrifft, weil da ist er teilweise immer so auf dem zweiten oder dritten Platz im Team. Ich glaube, da sollten jetzt andere Leute erstmal mehr Schüsse nehmen. Glaubst du, als X-Faktor kann Big Shot Joe Johnson nochmal zu einem Ich habe überlegt, ihn zu nehmen, weil irgendwo in meinem Herzen hat Joe Johnson auf jeden Fall noch ein Stück Miete. Das habe ich letztens gemerkt. Finde ich total bemerkenswert, dass du immer noch so ein bisschen stark an Joe Johnson festhältst. Ja, ich finde ihn super. Aber er ist halt der faulste NBA-Spieler der Welt. Es ist genau das, was jetzt auch Paul Pierce gesagt hat, vielleicht jetzt nicht mehr auf Joe Johnson bezogen, das hatte er in seinen Kommentaren zu Deron Williams gesagt, dass er ein Spieler ist, der es nicht genug wollte. Und Joe Johnson ist ein Spieler gewesen, der hätte alles sein können. Er hätte auch ein Franchise-Spieler sein können. Aber er war immer auch, also war er ja auch mal in Atlanta, aber war immer zufrieden, echt Dienst nach Vorschrift zu machen. Hat immer seine 18 Punkte, 5-5 gemacht, maximal. Und jetzt macht er halt so seine 16, 4, 3. Aber vielleicht ja gerade dann gegen Atlanta. Ja, aber ich glaube eben, dass kein Spiel, und da kommen wir ja, Wahnsinns, über Magie, ne? Kommen wir zu der Überleitung. Ich sage nämlich, es wird gar nicht erst eng. Es gibt keine Crunch-Time. Mhm. Ich sage, kein Spiel wird mit weniger als 8 Punkten Unterschied gewonnen oder verloren. Und ich würde sagen, John Johnson ist meiner Ansicht nach, hat letztes Jahr auch noch 2 Game-Winner oder 3 Game-Winner geworfen, war auch in den Playoffs letztes Jahr ganz gut, habe ich das richtig in Erinnerung, haben die Playoffs gespielt? Haben sie Brooklyn gespielt. Ja, die Serie gegen Toronto genau, sogar richtig, gewonnen. Mit Paul Pierce. Ja, insofern glaube ich, dass er das noch könnte, aber keine Chance dazu haben wird. Bold Prediction, jetzt ganz schnell aus dem Bauch heraus von mir, Kyle Korver schießt über 60% von 3 in der Serie. Und zwar, weil kein Mensch von Brooklyn einen Dreier verteidigen kann. Ekelhaft. Ja. Eklig. Was ist dein Urteil? Ich sag 4-0. Erster Sweep? Erster, aber nicht letzter. Ja. 4-1, weil sich Atlanta meine Playoff wie sagt man denn? Atlanta muss es sich noch verdienen, dass ich so richtig an sie glaube. Normalerweise hätte ich gesagt, gegen Brooklyn mit 60 Siegen in der Saison 4-0 Lockdown. Aber weil es Atlanta ist, und das tut mir eigentlich wirklich leid, ich will unbedingt, dass Atlanta eine richtig gute Rolle spielt, weil, kommen wir später zu, ich will nicht, dass es in der Eastern Conference eigentlich schon klar ist, wer da durchgeht. 4-1. Ich glaube, eine Serie danach... Joe Johnson, so ein bisschen, den Game-Winner? Nee. Okay. Brook Lopez. Ja, bei mir lief es ähnlich ab und dann habe ich gesagt, ach komm Junge, hör auf Atlanta so niederzureden, 4-0, einfach hingepfeffert, ja. Aber irgendwo in mir brodelt es noch, dass dir einer sagt, so hey, so sicher bin ich mir dann nicht, Mike Scott, Paul Millsap, Jeff Teague nicht die beste zweite Hälfte gespielt. Um Gottes Willen, also ist alles, dass sie nicht 1-0 zurückliegen. Nee. Wird spannend. Cleveland als Zweitplatzierter gegen Boston. Boston, was für ein Run. Ich glaube, sie haben 11 der letzten 15 Partien gewonnen oder sowas. Jay fucking Crowder wirft halt den Buzzerbeat oder Game-Winner 0,8 Sekunden vor Schluss. Haben so gut wie jeden geschlagen. Haben die Cavs auch richtig vermöbelt. Ich glaube sogar zweimal. Ja, hat aber auch der Hausmeister mitgespielt. Ne? Ja, gut. Aber der Hausmeister wurde auf jeden Fall ziemlich vermöbelt. Und ist vielleicht echt das Team mit dem größten Momentum und diesem größten Fuck you, Mittelfinger to the face Attitüde. Was meinst du? Alle meine Fellow Knicks-Fans werden das vielleicht jetzt, oder viele werden das jetzt vielleicht nicht unbedingt verstehen, aber ich bin so hart als Knicks-Fan für Boston in dieser Serie, weil mein Hate für Cleveland so, so groß ist, dass ich unbedingt möchte, dass, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Marcus Smart und Avery Bradley Kyrie Irving misshandeln die ganze Serie lang. Siehst du die... Und Isaiah Thomas hat nun mal die Eier, auch mal sich richtig wilde Schüsse zu nehmen und mal so einen Game-Winner oder wie auch immer mal den Ball zu nehmen im vierten Viertel. Schlussendlich werden sie keine Chance haben gegen Cleveland. Kein Team im Osten in der ersten Runde hätte eine Chance gegen LeBron, was da geseedet worden wäre. Egal, ob es jetzt Brooklyn oder Indiana oder Boston oder wer auch immer gewesen wäre. Aber ich hoffe, dass so ein, zwei Partien dabei sind, wo Cleveland echt alles geben muss, weil Boston einfach so wahnsinnig geil dagegen halten wird. Kann echt gut sein. Ja. Erinnere mich übrigens gleich, wenn wir den Pod, den ihr in ein paar Tagen auf den Ohren haben werdet, aufnehmen, dass ich nochmal was zu Isaiah Thomas sage. Ich habe gerade schon nach Luft geschnappt, aber das hebe ich mir dann auf. Okay, cool. Ja, wie du schon sagst, Matchup to Watch hast du mir schon vorweggenommen. Kyrie Irving gegen meinen Schwager im Geiste, Marcus Smart. Hoffe ich, es wird so gerne mal mit dem Bier trinken gehen. Ja, sehr gerne. Also meine Schwester ist schon verheiratet, sonst würde ich nochmal sagen, hey, ruf doch mal in Boston an. So. X-Faktor ist der viel gescholtene nicht gewollte Kevin Love. J.R. Smith. Beide nicht schlecht. Und zwar für die ganzen Playoffs ist J.R. Smith mein X-Faktor der Cleveland Cavaliers. Nicht Timothy Mozgov. Nee. Gegen zum Beispiel die Bulls oder so wird es wahrscheinlich wichtiger, große Leute zu haben. Meinst du nicht, dass J.R. Smith austauschbar ist und sie Shump reinwerfen können oder ein bisschen nee. Matthew Dellavedova oder nee, so? Das glaube ich nicht. Ich glaube, J.R. Smith ist nach LeBron und Kyrie mit Abstand da der talentierteste Offensivspieler. Und gerade wenn LeBron es schafft, den Ball zu bringen oder Kyrie es schafft, mal den Ball zu bringen und irgendjemanden freizuspielen, J.R. Smith trifft mit so einer Selbstverständlichkeit mittlerweile diese Catch-and-Shoot-Dreier, kann aber, wenn er will, auch zum Korb ziehen. Das kann alles Shumpert nicht. Shumpert trifft, das kenne ich aus Zeiten von New York, der hat mal ein Spiel dabei, wo er mal ganz gut trifft, aber darauf auf jedes Spiel, wo er gut trifft, folgen 3-4 Spiele, wo er es nicht tut. Und J.R. ist jetzt in Cleveland, das muss man wirklich leider so sagen, so effizient, wie er es nur ein einziges Mal in New York gewesen ist. Das war, als er Sixth Man geworden ist. Und ich glaube, dass er so ein bisschen der X-Faktor ist. Kevin Love natürlich auch. Wenn sie es schaffen, mal endlich irgendwann Kevin Love richtig zu nutzen, so wie Kevin Love als Superstar genutzt werden müsste, dann kann er natürlich ein X-Faktor der Serie werden. Nur das haben sie jetzt 82 Spiele nicht gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie jetzt auf einmal damit anfangen sollten. Kevin Love wird wieder im vierten Viertel oft sitzen, glaube ich. Er wird wieder keine Touches bekommen. Das wäre krass. Er wird wieder nur offene Dreier schmeißen. Aber das wäre dann auch halt echt wahnsinnig dumm einfach von David Blatt, weil du hast im Frontcourt der Boston Celtics im Prinzip nur Pappfiguren, wenn ich jetzt mal so böse argumentieren darf. Das sind natürlich alles engagierte Spieler. Tyler Zeller, Kelly Olynyk, Jared Sullinger ist sogar zum Ende der Saison nochmal wiedergekommen. Aber das ist keiner. Kevin Love ist, Leute vergessen das halt, einer der besten Low-Post-Spieler der gesamten Aber Liga. LeBron auch. Und LeBron spielt auf genau der gleichen Position. Das ist meiner Meinung nach das Problem, was Cleveland hat. Ihr habt zwei Spieler mit Kevin Love und LeBron James, zwei Superstars, die exakt die gleiche Position spielen. Und dann geht LeBron in den Post, misshandelt da irgendeinen von den Boston-Jungs und kickt raus zu Shumpert, J.R. Smith, Kyrie Irving, Dellavedova und Kevin Love. Ja. Ja, also ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Vorweggenommen, Urteil? Brad Stevens schafft es, in einem Spiel David Blatt zu zercoachen. Ich glaube, er schafft es in allen Spielen, aber es wird so krass, dass David Blatt halt denkt, er sei beim Auswärtsspiel, beim Heimspiel und nimmt sich ein Taxi nach Hause und es kostet 400.000 Euro. Also ein Spiel wird richtig, richtig eng in der Serie und in dem wird sich zeigen, dass Brad Stevens der viel bessere Coach ist. Ich habe auch wieder einen Sweep, ehrlich gesagt. Ich habe wieder ein 4-0. Aber ich glaube, es wird enger als die andere Serie. Und meine Playoff-Prediction für dich ist demnach dann auch, oder Series-Prediction, dass Kyrie Irving mindestens zweimal unter 20 Punkte landen wird. Das muss ich natürlich jetzt sagen als Fanboy. Nee, sehe ich aber genauso. Sehe ich genauso. Also das ist auch, wenn Boston diese 0,01% Chance, Cleveland zu schlagen, wahrnehmen möchte, dann nur, wenn sie Kyrie Irving ausschalten können. Erinnere dich an den Satz, den Kyrie Irving gesagt hat, als das erste Heimspiel der Cavs in dieser Saison war, wo er sich umgeguckt hat zu Mike Miller, als sie gegen die Knicks gespielt haben und er gesagt hat, ist das die Stimmung, wie das in den Playoffs ist? Ja, Junge, dann warte mal ab, bis du im Boston Garden spielst und die Bock auf Playoffs haben und du von Avery Bradley verteidigt wirst. Das wird keine einfache Serie für Kyrie, allerdings, wenn er gut aus dieser Serie rauskommen sollte, dann nimmt er natürlich einen Schub mit für die nächsten Spiele und eine Confidence, die dann wahrscheinlich schwer zu toppen sein wird. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut kann Jay Crowder LeBron verteidigen? Also unabhängig davon, dass LeBron nicht zu verteidigen ist, aber wenn wir jetzt, das ist schon eine schöne Einschränkung. Wenn wir jetzt Kwahi eine 10 geben, ja, von Möglichkeiten, ja, was kriegt Jack Crowder? Eine 5 vielleicht. Ja. Ja. Er ist noch zu unerfahren. Hey, LeBron hat zu viele Moves, mit denen er ihm das Leben schwer macht. Da ist Kawhi Leonard trotz seines Alters doch viel abgezockter. Und Kawhi Leonard ist für mich der einzige Spieler in der NBA, der LeBron verteidigen kann, tatsächlich verteidigen kann. Natürlich kann er ihn nicht zu 0 Punkten halten, das kann niemand, aber er kann auch verhindern, dass LeBron ein Spiel entscheidet vielleicht. Das hat er letztes Jahr gezeigt. Jay Crowder kann das nicht. Ein ums andere Mal werden wir vielleicht denken, guck mal, geil, hat er verteidigt. Und LeBron wird denken, ja gut, dann mache ich es halt im nächsten Angriff so ungefähr. Aber ja, eine 5. Er ist auf einem guten Weg, aber der Weg hat auch irgendwo ein Ende. Hat auf jeden Fall eine Möglichkeit, der nächste DeMar DeCarroll zu werden. Insofern ein super Asset Habe ich allerdings auch schon gehofft. Da ist, jetzt kommt wieder mein weinendes Auge, wieder Rick Carlisles einziger negativer Aspekt, dass er die jungen Leute zu wenig spielt. Das hätte man auch letzte Saison schon entdecken können, dann hätte man ihn auch nicht abgegeben. Ja, den hast du echt, also bei, was uns beide angeht, hast du Jay Crowder echt entdeckt. Den hatte ich nie auf der Rechnung, muss ich sagen. Und du hast schon vor dem Trade gesagt, hey, der könnte einer werden. Und warst echt nicht so ganz glücklich damit, dass sie den mit in das Paket für Rondo reingetan haben, ne? Die Regular Season ist übrigens 2-2 ausgegangen. Kommen wir zu Chicago, dem Drittplatzierten, mit dem Sieg gestern gegen Atlanta, über Atlanta, gegen Milwaukee auf Rang 6. Regular Season 3-1 für Chicago. Direkte Frage an dich. War Chicago dumm, dass sie nicht das Spiel verloren haben gegen Atlanta gestern? Dann wären sie nämlich Vierter gewesen und wären einer Serie in der zweiten Runde gegen Cleveland aus dem Weg gegangen. Ich zermarter mir seit 2 Tagen oder 3 Tagen schon den Kopf darum. Warum haben die das gemacht? Also nicht nur gestern, sondern auch vorgestern und den Tag davor, da haben sie auch schon ihre Spieler gewonnen. Hätten sie 1 oder 2 Spiele von diesen letzten 3, 4 Spielen fallen gelassen, dann hätten sie tatsächlich LeBron aus dem Weg gehen können und hätten gegen Atlanta gespielt. Andersrum hätten sie dann auch, und da sind wir ja wieder bei dem Ding, was wir eben gesagt haben, wir trauen Atlanta im Grunde nichts zu. Aber dennoch willst du ja LeBron so spät treffen wie möglich. Und das wäre nun mal dann gegangen, hättest du noch ein Spiel mehr verloren. Das Matchup gegen Milwaukee ist recht eindeutig, glaube ich, für Chicago. So sehe ich das jedenfalls. Aber wenn es dann, wenn man dann direkt so ein bisschen auf die zweite Runde schielt, kann ich es nicht verstehen. Oder ist die Confidence von Joakim Noah, Taj Gibson, Mirotic, Pau Gasol, wie sie alle heißen, so hoch, dass sie sagen, ja, wir wollen LeBron so schnell wie möglich, um uns halt rehabilitieren zu können. Keiner traut uns mehr was zu. Vor der Saison haben alle gesagt, der Weg in der Eastern Conference führt nur über uns. Jetzt sehen das alle ein bisschen anders. Jetzt ist es auf einmal nur noch Cleveland und wenn überhaupt Atlanta. Vielleicht wollen sie auch genau das haben. Ja, ich glaube, da ist diese Confidence. Wir können da nicht in die Teamchemie reingucken, in das Teamgefüge groß, dass sie von sich überzeugt sind, dann Cleveland ebenbürtig gegenüberzutreten. Insofern freuen wir uns natürlich immer, wenn eher Spiele gewonnen werden wollen als verloren, aber mit Milwaukee haben sie natürlich jetzt das Portland des Ostens, wenn man so will, in der ersten Runde. Milwaukee, ein Team, das eine super Saison gespielt hat, waren das schlechteste Team letztes Jahr von allen 30 Teams und sind jetzt Sechster geworden. Insofern ist das eine großartige Entwicklung, aber man hat gesehen, dass der Midseason-Trade sie doch ziemlich aus dem Rhythmus geworfen hat. Insofern glaube ich, dass sie sich da ziemlich schwer finden werden. Einer der vermeintlichen Upcomers ist Chris Middleton, ist dann auch mein Matchup to watch. Ich habe ein bisschen geschummelt, habe gesagt, Mirotic wird ab und zu auch auf Small Forward auflaufen, wenn sie dann groß gehen und halt. Wenn er überhaupt aufläuft. Ja, doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt aus der Rotation geworfen wird. Ich meine, sie haben da ein Riesenproblem, Luxusproblem. Ob es überhaupt eine Rotation geben wird, so. Bitte doch. Wird man sehen. Ich habe jetzt Mirotic gegen Middleton. Ich habe mich ein bisschen sehr daran gestört, dass jetzt Chris Middleton so als nächster Max-Player irgendwie bezeichnet wird, weil er im Real-Plus meines drittbesten Wert der Liga hat. Also sprich, dass er am meisten sich positiv auswirkt oder am drittmeisten sein Dasein auf das Ergebnis seines Teams, während er auf dem Feld steht. Aber ich glaube, dass da Mirotic der bessere Spieler ist, ist jetzt weniger gegenüber, aber ich glaube, dass Mirotic dieser Serie mehr den Stempel aufdrücken könnte. Ich glaube, es kann gut sein, dass Jimmy Butler ab und zu gegen Giannis verteidigt. Und das wäre mein Matchup to watch, wie er damit umgeht. Jimmy Butler mit Sicherheit auf seiner Position auf der 2 einer der besten Verteidiger oder einer der besten Two-Way-Player. Giannis wird vielleicht öfter mal auf die 2 gehen und dann mit seinen langen Gräten wird das wahrscheinlich für Jimmy Butler eine ganz schön knackige Kiste. Dennoch ein anderes Matchup, wo ich so eine Chance für die ganzen Playoffs der Chicago Bulls sehe, ist Derrick Rose gegen Michael Carter-Williams. Wenn Derrick Rose jetzt noch ein bisschen Zeit braucht, um richtig wieder reinzufinden, er hat ja schon wieder irgendein Wehwehchen, es hört ja nicht auf, dann ist natürlich die Chance, das gegen Michael Carter-Williams zu machen, der ähnlich wie Damian Lillard überhaupt keinen Bock auf Defense spielen hat. Insofern kann Derrick Rose sich da ein bisschen Selbstbewusstsein für folgende Spiele in den Playoffs holen. Und damit ist Derrick Rose auch gleichzeitig mein X-Faktor, auch wenn ich glaube, dass ein X-Faktor für diese Serie gar nicht möglich ist. Denn da würde ich meinen ersten Sweep platzieren, dass die Bulls da relativ easy peasy durchgehen. 4-1 habe ich beim Urteil. Ich glaube auch, dass es recht deutlich wird. weiß jetzt gerade nicht, wieso ich 4-1 gesagt habe und nicht 4-0. Ich glaube, ich wollte nicht den dritten Sweep in Folge predikten. Mal schauen, was da so geht für die Milwaukee Bucks. Meine Prediction demnach auch, kein Spieler der Milwaukee Bucks averaged in der Serie mehr als 18 Punkte. Ja, gehe ich mit. Ich meine, es ist halt recht entspannt, weil sie keinen Go-To-Guy haben in dem Sinne. Ich glaube auch nicht, dass ein Spieler groß herausstechen kann, was die Matchups betrifft. Thibodeaus Schule ist da zu hart, als dass du wirklich... Brandon Knight hätte das werden können vor dem Trade, aber... Ja, das stimmt. Es ist für Chicago natürlich relativ, Milwaukee ist super leicht auszurechnen, weil Milwaukee eben nicht schießen kann. Und das wird sich Chicago ein ums andere Mal zunutze machen. Michael Carter-Williams Schüsse anbieten, Giannis Schüsse aus dem Halbfeld anbieten und dann wird relativ schnell klar, dass Milwaukee da, glaube ich, keine Schnitte hat. Denn wenn sie dann andersrum zum Korb ziehen wollen, dann hat Chicago mit Sicherheit den tiefsten Frontcourt der Liga, der da rumsteht. Die letzte Paarung, die letzte Serie, die Toronto Raptors als Division Winner We auf Rang 4 gegen Washington, die Wizards auf Rang 5. Regular Season überraschend deutlich, 3 Siege für Toronto. Ich musste jetzt ganz klein mit Hut sein, weil ich so auf Washington die Washington-Trommel getrommelt habe zu Beginn der Saison. Leider nicht unbedingt so. Das wird auch recht, oder ich werde dem auch Rechnung tragen in unserem Season-Pod in ein paar Tagen. Bisschen enttäuscht, vor allem von Bradley Beal, klar auch verletzungsbedingt, aber das war nicht allererste Sahne und die Ausgangslage ist tatsächlich ein bisschen zynisch formuliert von mir, wer will weniger gewinnen? Das ist natürlich sehr böse formuliert, weil in den Playoffs werden alle Karten neu gemischt und ich glaube schon, dass die Teams durchaus zeigen wollen, was sie drauf haben, aber ich bin nicht überzeugt, dass diese Teams mehr als eine Serie gewinnen. Nee, also wenn sie, egal welches Team in die nächste Runde kommt, dann ist Feierabend. Das wäre dann die Serie Atlanta. Ja, denke ich auch, gebe ich dir recht. Ja, schwierig. Also beide Teams haben wunderbar angefangen, auch am Anfang der Saison. Das hatte sich dann nach 30, 40 Spielen relativ schnell erledigt. Ich glaube, Toronto hat sich da noch deutlich besser gefangen als Washington, die eine weitaus schlechtere Figur abgegeben haben in den letzten Spielen. Wenn wir vorhin schon bei David Blatt über das Coaching gesprochen haben, dann kommen wir da bei den Washington Wizards nicht drum rum. Ich glaube, es wird sich wieder einmal zeigen, wie schlecht Randy Whitman ist. Auch in einer Serie, die ich glaube, relativ eng wird. Ich gebe am Ende Toronto den Lead sozusagen über Washington. Einmal wegen der Homecourt Advantage. We the North ist, wie wir vorhin gesagt haben, eine der stimmungsvollsten Geschichten in der NBA, gerade in den Playoffs. Und ich glaube, dass durch die Playoff-Erfahrung des letzten Jahres, wo sie unglücklich gegen Brooklyn rausgeflogen sind, Kyle Lowry und DeMar DeRozan doch so einen kleinen Vorsprung über John Wall und Bradley Beal haben. Das ist nämlich gleichzeitig das Matchup, was ich sehen würde, Backcourt gegen Backcourt. Und vor allem Bradley Beal hat für mich überhaupt nicht das halten können. Klar war er auch verletzt, aber was ich mir von ihm versprochen habe. Also. Stark, ich habe genau dasselbe bei Matchup to Watch. Habe ich tatsächlich beide Guard-Paarungen aufgeschrieben. Ich glaube, dass es ausgeglichen ist, weil ich Wall in diesem, wie die Amis nennen, Upper Echelon of Point Guard sehe. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass er nochmal einen Tick besser ist als Lowry oder einen merklichen Tick meiner Ansicht nach. Aber vielleicht bin ich da auch nur ein Homer. Aber dass DeRozan eine bessere Saison gespielt hat als Bradley Beal, steht, glaube ich, außer Frage. Und da wird sich entscheiden, welcher Backcourt ein bisschen das Heft an sich reißen kann. X-Faktor sind da bei mir aber die großen Jungs, auch auf beiden Seiten. Jonas Valanciunas und Marcin Gortat habe ich einfach mal die Prediction gemacht. Derjenige, der besser spielt und wirklich eine gute Serie aufs Parkett bringt, dessen Team wird auch gewinnen. Ja. Aber das ist noch nicht meine Playoff-Prediction. Oh, okay. Die wird nämlich damit zusammenhängen mit meinem gefühlten Lieblingsspieler der Washington Wizards, den wir sehr gerne in einem Barfight an unserer Seite wissen würden. Ja. Es gibt aber auch so einen Spieler bei den Toronto Raptors, unscheinbar, weil weiß. Oh ja, stimmt. Und stimmt. Ich sage, dass diese beiden, nämlich Nene und Tyler Hansbrough, 100%. In einem Spiel ejected werden. Ejected. Rausgeworfen. Wegen Flagrant 2 beide oder Double Technical Chiss, ja. Ja. Ich hoffe. Wäre nice. Ich will irgendwie sowas von Nene sehen. Eine Sache vielleicht noch zu meinem X-Faktor. Wir haben gerade gesagt, die beiden Backcourts sind eigentlich gleichwertig. Ich würde Toronto dann den Vorzug gegenüber den Washington Wizards geben, weil sie eben mit Lou Williams noch den potenziell oder einen der potenziellen Sixth Man of the Year auf der Bank haben, der dann eben, wenn Beal oder Wall auf die, beziehungsweise wenn Lowry oder DeRozan auf die Bank gehen, dann eben gleichwertig ersetzen kann, was Washington eben nicht leisten kann. Big Shot Paul Pierce, that truth. Kein Impact, kein nee. Großer Impact. Nee, ich glaube, die Zeiten, und wahrscheinlich wird er mich Lügen strafen, aber ich glaube, die Zeiten, wo er einen Impact auf eine Playoff-Serie haben wird, die sind letztes Jahr mit seinem Block gegen Kyle Lowry zu Ende gegangen. Und wie ist dein Urteil? Mein Urteil ist 4-2 für die Toronto Raptors. Ich glaube, das ist besser als mein Urteil, aber ich musste da mit meiner Prediction gehen, die ich ja. zu Beginn der Saison genannt habe. Gehst du wirklich auf Washington? Ja, muss ich jetzt. Wenn ich gesagt habe, Eastern Conference Finals, Baby, dann darf ich jetzt nicht, oh ja, in der ersten Runde fliegen sie raus. Da wir uns jetzt hier nicht um Altbier messen, sage ich jetzt einfach, komm, Washington schnappt sich selber, das siebte Spiel und gewinnt eine knappe Serie mit 4-2. Ich meine, ja, also liebe Washington-Fans, bloß nicht die Hoffnung verlieren, nur weil jetzt die letzten Spiele scheiße gelaufen sind und alle irgendwie auf Randy Whitman rumhacken. Ihr habt immer noch John Wall, ihr habt immer noch Bradley Beal, der ja durchaus zum X-Faktor so einer Serie werden kann. Ihr habt den gefährlichsten Spieler der Liga mit Nene in euren Reihen. Das kann schon was werden und vielleicht wird Paul Pierce ja doch noch ein X-Faktor, beziehungsweise nochmal so ein The Truth, wie er damals in Boston war. Weiß man alles nicht. Stand jetzt, Stand heute würde ich sagen, Toronto ist talentierter, Toronto hat die Homecourt Advantage und ist better coached als Washington, insofern 4-2. Ja, eine runde Sache. Das waren jetzt 8 Playoff-Serien. Ich glaube, dieses reguläre Things That Make Me Smile mache ich dann im nächsten Pod, wenn wir uns in ein paar Tagen nochmal auf den Ohren haben. Es wurde auch noch eine Frage über Instagram gestellt, die ich gerne beantworte. Genau. Machen wir alles am Samstag, genau, dann schießen wir unsere, ja, den Blick zurück auf eine coole Regular Season. Damit schließen wir diese reguläre Saison dann auch ab und ab dann geht es nur noch darum, was am Samstagabend passiert. NBA Playoffs, baby. Yes. Wir hören uns am Samstag wieder. From Downtown. Reingehauen.